Doch, das hat einen schönen Moment. Ist schon wieder vorbei. Das geht. Jetzt gibt's da was an. Ja. Jetzt gibt's da wirklich an. Lulatsch. Der Latsch denn da? Nach dem Wind, das ist der Lulatsch mit seinem. Sagen wir, warum kommen wir so auf Lulatsch? Lulatsch. Ein Arsch der Sult? Lulatsch. Lulatsch. Ein langer Mann. Lulatsch. Lulatsch. Ein großer Mann. Ja. Ein schlanker, großer, dünner. Ein dummer Mann. Und ein dummer Mann? Ja, dummer auch. Ja. Ein Lulatsch. Wie man ist auch dumm. Wer so groß ist, ist dumm. Ne? Da kommt nichts mehr an. Dünn da hat früher irgendwer gesagt, wenn du so groß wärst, wie du dumm bist, könntest du aus der Dachrinne saufen. Ja. Das haben sich viele angezogen und sind deshalb extra gewachsen. Warum sind die Holländer jetzt so groß? Im Norden werden sie immer größer, die Leute. Und in Holland, wo sie so viel Zucker kriegen, kriegen sie Zucker in den Arsch und dann... Haben Sie festgestellt, Zucker macht groß. Jetzt wisst ihr, warum er klein geblieben ist. Die Nachkriegsgeneration hat. Nichts mit Zucker. Kein Zucker in Arsch. Ihr kam zu spät. Ihr kam zu früh. Der Zucker kam zu spät. Oder du kamst zu spät. Für die Nachkriegsgeneration. Wär dein Vater mal zu spät gekommen, ne? Der kam zu früh. Der kam zu früh. Dann gäbe es dich vielleicht Gott sei Dank gar nicht. Darum kommt der Mann zu früh. Haben wir ja schon öfter festgestellt. Es gibt euch nur, weil euer Vater zu früh kam. Ja. Und auch heilsam. Ja, gut. Jetzt geht's mit Verstärkung weiter. Langsam trudelt. Ja, Prakash, hast du dir wieder was ausgedacht? Nee, Christa ist ja heute dran. Christa hat ihr Zettel wieder vergessen. Nee. Doch, guck sie dir an. Die hat nichts auf dem Zettel. Ja, sieht ein bisschen so aus, Christa. Du siehst ein bisschen schuldbewusst aus. Auch mit dem Buch in der Hand sieht es so aus, als wenn sie nichts auf dem Zettel hat. So klein geschrieben. Für den Notfall. Kannst du auswendig gehen. Die Notfallration. Bringt gar nichts mehr an. Speckzettel. Speck. Gut. Wer hat wieder abgeguckt? Ja. Abspecken. Ja, gut. Wer hat gut geschlafen? Ich. Aus. Nach den zwei Gegentoren war Friede. Ja, da wir Stuttgarter wirklich hätten noch ein bisschen besser. Diesen letzten an der Pfosten. Ja. So Alibi-Tore. Da. Das passt so richtig zur Daimler-Fußmannschaft. Die Allianz wieder gewonnen. Daimler-Benz-Soldaten nennt man die Stuttgarter. Und Porsche Hinterherläufer. Hinterherläufer? Finde ich gut. Und die Schweizer sind La Roche immer weg. Ja? Und Zieber Geige. Bei Zieber und Geigen uns ein. Das gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr Zieber Geigen? Hoffmann La Roche gibt's aber noch. Das ist auch in der Schweiz ist echt. Das kannst du jetzt, das kann man jetzt echt vergessen. Dann haben sie einen LSD-Erfinder auch noch ausgelagert. So weit ist in der Schweiz gekommen. Novartis. Wie viele Einfälle braucht der Mensch? Keinen. Nicht cool war das Novartis. Novartis, das war ein, also ein Philosoph, ne? Oder sowas. Novartis. Eine Band, da muss man mal drauf hören, die scheiß Texte haben sie uns um die Ohren gehauen dann. Das war eine scheiß Band. Wie viel konnte man, so langweilig und alle haben, wow, wow. So, wer keine Fragen habt, ich mache ein heiteres Musik. Da, Christa, hol deinen Spickzettel raus. Also bringen wir es hinter uns. Ja. Arbeiten wir es ab. Also das mit Brille wäre das nicht passiert. Von Devi, weißt du, die mit den Teddybären. Wer? Devi mit den Teddybären. Das hilft uns zu zweit. Hatte der Teddybären? Ja, mit der habe ich... Devi mit dem Teddybären. Mit der habe ich... Die Göttin und ihr Teddybär. Ja, Devi. Von der hast du was? Mit der habe ich ein Brainstorming gemacht. Ihr habt ein Brainstorming gemacht. Jetzt tut auch nicht so, als wenn du da was. Also Gründe, warum du ein Jahr nicht talkst. Und was? Sie hat gesagt, sie gibt mir 10 Euro, wenn ich frage. Du auch sowas gibt, also weg mit dem Zettel, so ein Scheiß. Weg mit dem Zettel. Weg damit, mit Geldfrage, also gib mir. Also das ist ja wirklich... Nein, dir, du kriegst das Ich will Geld. Kein Geld. Okay. Du kriegst 10 Euro, wenn du mir sagst, warum du auf Toilette gehst. Oder so. Mit YouTube. Blick von der Mia. Das ist wieder einschränkend. Da würde ich immer laufen, jeden Tag. So. Alle 5 Minuten einmal. Und ich würde immer sagen, ja, Druck. Immer so. Den bezahlt und der Schädiger. Ja, die kommt ja auch nächste Woche sogar noch. Die muss arbeiten. Ach, Gott sei Dank. Tollwut. Tollwut. Ja gut, also haben wir die Liste auch abgearbeitet. Die war so vielversprechend gestern. Ne? Wir dachten, ja, zumindest mal 10 Minuten irgendwas Interessantes. Aber nein, da kommt wieder Geschäftliche unter. Soll ich nicht einen Grund, den fand ich nein, nix, schön. Weg. Ach. Das ist ja nicht mehr. Macht es immer schlimmer. Weil ich dich dann nicht mehr sehen muss, darum heißt es. Nee. Na, das wäre mein Grund, wenn du mal wissen willst. Der kommt auch aus dem Bauernhof. Und deswegen meinte sie, vielleicht übernimmst du doch noch den Bauernhof, damit deine Oma endlich Ruhe hat und dir nicht mehr nachts im Traum erscheint. Mir erscheint meine Traum. Sag mal, wo träumst du denn nachts von? Gesagt hat, Junge, bleib aber wer erscheint in deinem Traum? Sag meiner Schwester, sie haut dir gleich einen um die Röbe, der gehört ja hoch. Mit so einem Scheiß muss man sich ja abwählen, muss ich mir vorstellen. Das ist schlimmer, das wird jetzt Kneipenniveau hier, das musst du auch jeden Tag anhören. Das war schon Brainstorming. Das war schon nach Brainstorming. Also ich weiß auch, wo Sturm sein kann, da kann nicht viel Gehirn sein. Warum nennt man es Brainstorming? Weil wo Gehirn ist, kommt kein Wind rein. Ich habe einen Sturm im Kopf. Ja, das hört sich auch so. Wo nichts ist, kann es windig sein. Also gut, jetzt ruhig hier. Weg. Witz. Oder raus. Dann das letzte Jahr noch geht's ab. Jetzt kann ich echt letzte, wenn die letzte kann man richtig mal die Sau auslassen. Na gut. Jetzt mal anständige Fragen. Stuttgart. Nix. Stuttgart kommt immer die Frage, warum ich in Stuttgart? Ja. Aber ich habe halt jetzt gedacht, das ist halt so und dann lasse ich es halt so. Ja, nach ein paar Jahrzehnten gewöhnt man sich an alles. Man kann nicht sowieso nichts machen können. Man kehrt einfach weiter und kehrt sich nicht mehr drum. Ja. Das habe ich gedacht, das mache ich. Das versucht, das geht, das, ja, das ist eigentlich jetzt in Berlin die wirklich der knapp, weil die Schwaben wollen eine Kehrwoche einführen. Das ist jetzt der große Punkt. Und die Berliner wehren sich noch. Die Schwaben sind wirklich am Arbeiten. Die wollen wirklich den Hausflur rein haben. Die ganzen jungvermählten Schwabenkinder mit ihren Kinderwagen alles vollstellen, aber dann Kehrwoche einführen. Da geht der Krieg ab. Der Berliner hat sich nie drum gekehrt, wie es aussah, vor seiner Tür. Dann kommt die Mannschaft und kehrt sich über alles. Da gibt es natürlich Druckmaterial. Ja, Gisela ist auch so eine, die will auch Kehrwoche einführen im Treppenhaus. Nee, ich bin weg, dass ich keine Kehrwoche machen muss. Genau. Aber es gibt auch andere. Es gibt auch andere. Die Strafe jetzt zurück nach Stuttgart und wiederkehren. So als Gegenprogramm. Bestimmt nicht. Ist schon ganz gut, wenn man weg ist, oder? Ja. Ist da? Ja. Die Erfahrung fehlt uns. Aber wir haben es auf andere Weise vielleicht. Gut. Wenn der Schmerz weniger wird, denkt man schon, es ist Ekstase. Ja, ist so. Schon, wenn der Schmerz nachlässt, ist man schon im siebten Himmel. Im Verhältnis. Ja gut, Hamburg, jetzt du bist ganz modern aufgerüttelt. Du bist ja klassisch schon. Klassisch? Ja. Ja, wesen einer muss Klasse haben. Solche, bei solch, da gibt noch die Vorlagen. Ja, ich bin der Anti-Krishna. Ich musste heute ganz in Schwarz kommen. Also das Anti-Licht. Anthrazit. Anthrazit? Oh, ja. Ja, ich bin auch farbenblind. Du musst Anthrazit sein. Das ist braun übrigens. Ach so. Sieht man nicht. Soll zumindest sein. Ja, hast du was mitgebracht? Nee, ich bin froh, dass ich erstmal da bin. Hier bist. Oder hier, ja. Bist froh, dass du da weg bist und hier bist. Ja, wieder. Das legt sich auch wieder. Ja, das ist doch besser. Ja, seid ihr jetzt alle froh, dass ihr weg seid. Da seid. Frankreich, du auch? Ich auch. Finde ich netter. Ja? Ich habe eine Frage. Ja, gut, jetzt. Du hast gestern am Anfang gesagt, dass the mind, also der the mind. Verstand. Das jetzt ist für mich der Verstand. Nee, mind ist im Englischen eigentlich Geist gemeint. Okay. Das ist wechselnd so. Im Englischen macht man wirklich nicht so viel Unterschied zwischen Verstand und Geist. Ja. Das ist dem Deutschen. Die Deutschen haben da ein kleines Problem immer. Die wollen immer Unterschied zwischen Geist und Verstand machen. Ja. Aber ich mache ihn im Moment nicht. Also, und da hast du gesagt, dass das Mind, das könnte, wenn er nur Mut hätte, was könnte er? Er könnte mal die Hoffnungslosigkeit zulassen. Wenn er Mut hätte. Ja, das wäre dann, wenn er wirklich den, das ist aber nicht sein Mut. Wenn der Mut da ist, dann wird die Hoffnungslosigkeit, dann öffnet sich das Ganze und dann ist auch kein Geist mehr da. Aber solange der Geist, der Mut fehlt, hat er Angst und versucht natürlich alles zu kontrollieren. Und ohne diese Angst, also in der absoluten Angstfreiheit ist auch gar kein Mut, aber das wäre die Mut, die ihr bräuchte. Das ist dann Zufall, das ist dann wieder Gnade, nennt man es, wenn der die Angst wegfällt und ohne Angst gibt es keinen Ängstlichen und damit ist auch kein Geist mehr da, der sich selbst auf den Geist gehen könnte. Aber wenn Geist da ist, hat er immer einen zweiten Geist. Dann unterhält sich der Geist und möchte dann natürlich den anderen Geist aus Angst, dass damit er nicht kontrolliert wird vom anderen Geist, kontrolliert er, versucht er den anderen. Also da, wo Geist kennt, hat er zwei Geister schon. Da scheiden sich die Geister. Da fängt der Geistreich an, wo der Geist dann halt versucht, ständig sofort. Nein. Aber alles Angst. Da, wo zwei ist, ist Angst. Und im Englischen ist halt auch dieses Fear, ist diese falsche, der falsche, scheinbare Beweis, dass es da zwei gibt. Oder du getrennt bist von etwas. Die Erfahrung hältst du für wahr. Also die Erfahrung von Getrenntsein hältst du für wahr, weil, ja, sollst du machen. Weil es ist so evident. Es scheint jeden Tag sich zu beweisen, dass du eben getrennt bist von etwas anderem. Weil die Erfahrung zeigt dir ständig Trennung. Das ist natürlich dann, ja, irgendwann unerträglich und dann suchst du einen Ausweg. Weil desto mehr du rauskommen willst aus der Trennung, bestätigst du die Trennung. Das ist halt dieser Teufelskreis. Und der Mut zur Hoffnungslosigkeit, der kommt, wenn er da ist. Oder der ist, wenn er ist. Und diese Hoffnungslosigkeit, dass es eben keinen Ausweg aus der Trennung gibt, löst sich auch die Trennung auf. Aber indem du rauskommen willst aus der Trennung, bestätigst du die Trennung. Es gab nie eine Trennung, weil die war immer illusionär. Es gab nie etwas Getrenntes von etwas anderem. Es gab immer nur Leben, was nie getrennt war. Aber da, wo du etwas Lebendiges bist, bist du getrennt von etwas anderem Lebendigen. Und da ist eine scheinbare Trennung, die aber nie real war. Und die Hoffnungslosigkeit ist eben zu sein, das, was Leben ist, aber kein Leben kennt. Und Leben kann Leben nicht verlassen. Du kannst also nie das loswerden, was du bist. Und du wirst dich halt immer in Trennung erfahren. Aber die Trennungserfahrung oder die Zweiheitserfahrung war und ist und wird immer sein eine illusionäre. Weil bei der Erfahrung trennt sich nichts. Also von der Richtung. Und das kann man nicht durch Verstehen herbeizaubern. Weil es nicht etwas, was Neues ist. Weil das ungetrennte Sein, also das, was das Ewige, das war immer ungetrennt. Es erfährt sich ungetrennt sein, aber es kann nicht wieder dahin kommen, wo es nicht weggegangen ist. Aber sobald du da hinkommen möchtest, machst du es wieder zu etwas Konzepthaftes, was erreichbar wäre. Also dann trennst du es auch wieder von dem hier. Dann möchtest du die Einheit, die getrennt ist von der Zweiheit, die dann auch wieder eine Zweiheit wäre. Etwas Besonderes. Aber das Leben braucht nichts Besonderes. Es ist, was ist. In der Richtung. Sie, Christa, solche Fragen hätten wir auf deinem Zettel haben wollen. Oh. So was kannst du doch von mir nicht erwarten. Aber langsam, nach 8 Jahren oder 7 Jahren, könnte man schon mal ein bisschen. Ich verliere meine Hoffnung nie. Warum soll ich die verlieren? Muss doch nicht geben. Hoffnung stirbt nie. Auch mit Christa nicht. Und dann friert sie sogar noch. Ich dachte, es wäre Sommer hier. Na gut. Noch eine Frage über die. Das ist nämlich der Untertitel von dem einen Buch hier. Da ist ein schönes englisches Wort. Ja, ich hab's vergessen. Steht da. Song of Irrelevance. Ja. Da gibt es da irgend so einen Untertitel. Da. Was steht da drauf? Audacity meint also die Stärke oder die Kraft der Hoffnungslosigkeit zu begegnen. Die kann man sich nicht arbeiten. Also der Mut oder die Courage, dem zu begegnen. Die kann man nicht üben. Die kann auch keiner haben. Das ist doch schön. Ich finde das Wort gut. Audacity. Audacity. Ja. Spitz. Ich habe eine Frage, vielleicht ist sie auch ein bisschen, ich weiß nicht, mich verwirrt es einfach. Die Buddhisten sagen, der Sitz des Geistes ist im Herzen. Dann wollte ich ihn rausschmeißen. Nein, und dann gibt es eine andere, ich weiß nicht mehr, wer das sagt, der Sitz des Geistes ist hier. Da wollte ich auch rausmachen. Ich würde beide rauswerfen. Ja, wo sitzt der jetzt? Wer ist? Wer möchte denn von dem Scheiß besessen sein? Ja, wo sitzt er denn? Also mich hat das verwirrt. Haben wir ihn versetzt? Ist er hängen geblieben? Er ist alles bescheuert. Wo sitzt der Geist? Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Ist er wieder aus dem Raum in mich reingefahren? Jede Nacht tritt er aus mich raus und jeden Morgen tritt er wieder ein und das direkt ins Unterleib. Tritt mir immer in den Unterleib. Ich will, nächstes Mal soll er mir ins Herz treten. Eintritt. Frei. Ich öffne mich jetzt, damit der Geist eintreten kann. Sonst habe ich mich im ersten Chakra nur geöffnet, jetzt gleich im siebten mache ich alles auf. Oder fährt dir der Geist dann in den Hinterkopf, in den Rücken? Oder was liest du überhaupt für Bücher? Das ist eine Frage, die schon lange kreist in mir. Die kreist in dir? Ja, jetzt nicht mehr. Die meisten, die Frage ist, sind alle im Kreissaal geboren. Da kreist auch eine Frage, ist das mein Kind? Der Vater, der draußen sitzt und zuguckt. Da kreist der Geist immer um die eine grundsätzliche Frage, war ich das? War ich das wirklich? Na, wo sitzt er denn? Sieht er mir auch ähnlich? Hat er meine Augen? Der Kreisel geht rum. Na, was wäre der Unterschied, ob er jetzt im Herzen, welches Herz meinst du überhaupt? Die Pumpe? Oder die Bakterien in deinem? Weil auf jedem Kubikzentimeter Darm gibt es mehr Bevölkerung von Bakterien, als die Menschheit jemals Kinder gekriegt hat. Also welche Geister, wo arbeiten sie denn? Man muss sich das mal vorstellen. Auf einem Quadratzentimeter mehr Lebewesen, als die ganze Menschheit jemals Menschen gezeugt hat. Jemals. Das hast du in deinem Darm. Besonders du. So, welches Lebewesen, wenn man von dir hätten alle Fragen, wo sitzt denn mein Geist? Ja, Frage. Du bist ja nicht allein gekommen, du kommst ja als sehr, sehr, sehr, sehr viele. Sehe ich dich gerade. Vielleicht hat auch die eine Bakterie jetzt die Frage gehabt. Sagt man ja, die Gemütszustände kommen alle aus dem Bauch und aus dem Darm. Wenn eine Depression oder irgendwas oder irgendwelche Wohlgefühle kommen alle aus dem Darm. Wie fühlt sich denn mein Stamm da unten? Aus dem Kral. Der Kral fragt das Kral. Den Kral? Das kleine Kalchen. Die Kals. Ja, ist verrückt. Ne? Wer fragt überhaupt den Achselschweiß? Wo hast du deinen Geist sitzen? Wäre doch mal eine Frage. Heute, gut, frisch geduscht, geht noch. Geist ist sauber. Ich will nur diese Idiotie von dieser individuellen Blödsinn-Konzept, wo sitzen mein und dein und wo mein Körper, mein Herz, mein Unterleib, mein Uterus und Puterus. Wo sitzt er denn und wo soll er hin und was macht er da? Und ist es besser, wenn er da sitzt oder da sitzt? Hm? Ist ja immer nur so ein Vorteilsding. Wenn er im Herz sitzt, da bin ich ja schon weiter oder habe dann noch schon mein Geist hat sich schon in sein letztes Zuhause begeben, da wo er hingehört. Am Anfang saß er ja noch unter dem Ding da. Da war ich ja fremdgesteuert, jetzt bin ich ja herzgesteuert. Herzchen. Herzelein. Muss man wieder Hitparade hören. Ja, es ist schon nicht dumm, ne? Oder doch? Zu fragen, warum bin ich dumm? Hört sich schlauer, ne? Ja, Fragen noch zum Geist. Man vergisst immer so ein paar Teile von einem, mit was man alles so rumläuft. Diese Milliarden von Lebewesen, die man ständig transportiert. Man ist ein Bus mit vielen Passagieren. Und jeder Passagier hat eine andere Meinung, wer der Chef ist. Jede Drüse versucht zu steuern. Und dass man überhaupt sich bewegen kann, dass es überhaupt in eine Richtung mal geht, dass überhaupt mal so eine Christ eine Idee hat, das ist ja schon ein Wunder. Darum verzeihe ich ihr ja sofort, weil das war ja wieder die linke Amöbe da von rechts. Oh, danke. Ein Konglomerat von Stämmen hat sich wieder vereint zu einer Idee und richtet sich auf ein Ding aus. Das ist eine konzertierte Aktion. Das nennt man dann eine Idee haben. Ja? Dann denkt der General da oben, er hätte bestimmt, welche Idee jetzt gerade kommt. Nein, die Soldaten haben jetzt alle bestimmt, General denkt jetzt das. Ja, man kann auch nichts dagegen machen. Ich habe zu Devi gesagt, ich muss bestimmt wieder diejenige sein, die den Scheiß fragt. Heul doch. Ja. Heul doch. Pfui. Lacht sich entweder tot oder heult sich zur Grabe. Wer stirbt eher? Die Heulsuse oder? Das kleine Kind in mir, was immer mir die Frage beim Lehrer stellen musste, meine Kühe. Meine Freundin haben mir den Scheiß auf und ich muss sie mal fragen und krieg's wieder ab. Du sollst mal zur Gestalttherapie oder so. Die macht ja Therapie für solche Leute. Muss man sich mal vorstellen. Wer lernt, lernt am meisten, oder? Ja, also da bestätigt sich wirklich, ja, der Psychiater ist sein bester Patient oder so. Sie hat ja auf der Liege den Liegen und begleitet sie in ihrer Reise zum Mond oder zum Mond. Zu den Drüsen. Hauptsache, ihr kommt Geld rein, der Christian. Ich find's gut. Ich werde das zusammenheulen. Ich übernehme jetzt gerade deinen Schmerz. Ist das auch eine Osho-Technik oder was? Was ist nicht, ne? Ist dann noch schlimmer. Man lässt ihn durchgehen. Und zurückgehen, dann da nimmt man auf und dann nimmt, geht man zurück. Oder? Das ist ein Kreis da. Ich schließe den Kreis. Und lässt ihn durch sich durchgehen. Prakash, machst du das auch immer? Lässt du alles durch dich durchgehen? Oder bringst du alles, was du oben reinsteckst, auch unten wieder raus? Oder bleibt irgendwas hängen? An den Hüften oder so? Das nennt man Ansatz. Zurzeit weniger. Also. Wisst ihr? Man muss alles durchgehen lassen, Christa. Ja, manchmal weiß man nicht, wo es hingeht. Ne? So, da kommt wieder die Angst zu tragen. Wenn man Angst hat, nimmt man zu. Haben sie gesagt. Überhaupt, wenn man Angst hat zuzunehmen, nimmt man bestimmt zu. Angst hatte ich in der letzten Zeit genug, aber ich habe abgenommen. Aber du hast Angst gehabt vom Abnehmen? Nee. Doch, du hast, das nehme ich dir jetzt nicht ab, dass du... Du hattest Angst vom schwarzen Loch und hast dich langsam dahin, darauf hingelegt. Angst vom schwarzen Loch habe ich, ja. Ist dabei? Der schwarze Mann hat Angst vom schwarzen Loch. Ja, das ist wahr. Im schwarzen Loch wird es eng. Ja. Da muss man schon sich verdünnen. Ja, letztes Mal war auch der, bin ich nicht jünger geworden. Aber? Keine Ahnung. Aber auch nicht jünger. Auch kein Jünger, nee. Nicht jünger. Auch kein Jünger. Auch kein Jünger. Das ist eigentlich die nächste, für die nächsten Jahre meine Seminar, also Abnehmen mit Karl. Da ist mehr Geld drin. Da hast du Haus voll. Wenn das wirklich rumspricht und das funktioniert, du hast ganze Säle und Kreissäle voll. Die zahlen das Fünffache, nur damit du ihnen was abnimmst. Kannst eine Ayurveda-Klinik, das ist da steht Ayurveda drauf, eigentlich gehen sie nur hin, damit sie Pfunde verlieren oder so. Du auch, ne? Ne? Ne. Na, warum nicht? So, weiter. Noch was von der Schweiz. Nichts mehr. Geist hat sich beruhigt. Im Kopf wieder gewandert. Wo er hingehört. Hat wieder sein Zuhause gefunden. Er darf sein, wo er immer ist. Es gab in Hannover gab es den Schädelspalter. Ja. Stadtmagazin. Das brauchte man aber, Hangover auch. Allein da zu wohnen ist schon Hangover, Hangover. Da braucht man auch, das spaltet schon deinen Schädel, nur an alleine zu sein. Guck ihn da an, da musst du nach Hamburg auswandern. Ja. Ja, die sind 100 Kilometer nördlicher ist, war alles wieder gut. Die haben unsere Kommuneräume übernommen, Schädelspalter. Das war das Ende. Tja. Das ist das. Von Osho? Ich glaube, Osho war auch Sondermüll, als man ihn verbrannt hat. Nach so viel Tabletten und Zeug und Giften da rum und das Arsen aus Amerika hätte wirklich verbrennen war schon. Hab da einen Filter genommen, der scheiß alles in die Luft gejagt. So sind sie wieder, die Osholanden. Verbrennen ihren Guru, hängt noch niemals einen Filter drauf. Die Asche noch, jeder hat eine Asche da noch irgendwo im Hals. Verpackt, so kleine Beutelchen. Das ist Sondermüll. Wird man krank von. Gut. Ex und Hopp. Hoppla. Ich habe noch eine Frage zum Geist. Ist Geist und Bewusstsein das Gleiche? Nein, im Deutschen nicht. Im Englischen auch nicht. Also es sind schon zwei verschiedene Konzepte. Also Geist würde im Englischen dann sein, Consciousness ist dann das unidentifiziert und Geist ist Bewusstsein, also Consciousness identifiziert. Also Ich-Bewusstsein. Ein Ich-Bewusstsein ist dann Geist und das Bewusstsein ohne Ich wäre dann kosmisches Bewusstsein bei dem. Also Geist ist immer besitzendes Ich-Bewusstsein. Das ist das Geistreich, da wo einer König ist. Aber da wo Geist Geist ist und keinen Geist kennt, dann kannst du das Bewusstsein nennen. Könnte man. Aber es ist natürlich auch überhaupt Unterschiede zu machen, schon wieder. Also Geist kennt keinen Geist, aber da, wo Geist Geist kennt, nennt er ihn Geist. Da benennt er sich, hat einen Namen. Dem Bewusstsein das Gleiche eigentlich, bloß es sind so diese, bei diesen sieben Varianten. Das erste individuelle Ich-Bewusstsein von einem Menschen, persönlicher Geist, wäre das unterste oder das, was man am gebräuchlichsten hat. Das persönliche Ich-Bewusstsein. Dann das Unpersönliche wäre schon Geist, das Bewusstsein. Und dann das, was das Gewahrsein wäre, dann das unkonditionierte Bewusstsein als kosmisches Bewusstsein. Also das Kosmische, das Geistige, Geistreich und dann, also der Vater, das Geist und dann der Sohn, diese drei. Das persönlich, unpersönlich und dann weder noch. Das wäre die drei Bewusstseinsrakete. Wenn man dann, wenn man das als Prinzip, also Konzept haben möchte. Und dann gibt es sogar noch die ersten drei und dann die letzten drei, also nach dem, die dann eben weder persönlich noch unpersönlich noch irgendetwas, wo weder noch irgendwas ist. Weil die ersten drei sind immer noch persönlich eigentlich. Also mein Körperbewusstsein, mein Geist und mein Gewahrsein, das wären die ersten drei. Da war noch ein Besitzer drin. Und dann nach dem vierten, nach der absoluten Abwesenheit, also der Todeserfahrung, gibt es keinen Besitzer mehr. Da verschwindet der Besitzergeist. Und dann kommt nur noch Gewahrsein als Gewahrsein, Bewusstsein als Bewusstsein und Körper als Körper, aber ohne Besitzer. Diese sieben. Also die ersten drei persönlich, dann das vierte ist weder noch und dann das Unpersönliche. 5, 6, 7, das wäre unpersönlich. Aber alles das sind Varianten von Traum. Variationen, wie du dich erfährst. Aber keine von denen lässt dich erfahren, als das, was du bist. Also das Allerfahrende erfährt sich in diesen sieben Variationen, wird dadurch aber nicht erfahrbar. Also der Träumer, der absolute Träumer, träumt sich in sieben Träumen. Die sieben Träume bleiben Träume. Also auch der siebte oder das unpersönliche Gewahrsein, das, diese Samadhis, diese vier Samadhis, wo Samma, wo keiner da ist, sind auch Traumzustände. Wir sind nur leidfrei. Es gibt also vier leidfreie und drei leidvolle. Also das leidvolle wäre der Besitzende, persönliche, und das Nichtbesitzende wäre dann, im Nichtbesitzen ist leidfrei und im Besitzen ist Leid. Erfahrung. Und keine von denen kannst du vermeiden. Weil all diese sieben sind Varianten deiner Verwirklichung. Und du kannst nicht die ersten drei weghaben, du kannst dich in den letzten vier dann etablieren. Das wäre dann die Idee von einem Erleuchteten, der sich etabliert im Unpersönlichen. Durch was auch immer, Übungen, durch Erfahrung, durch Verstehen, durch Wissen, durch Weisheit etabliert er sich in diese Unpersönlichkeit. Gibt es. Weil es gibt alles. Na, es ist halt immer noch ein Vorteil, den einer braucht. Es gibt also eine Vorteilserfahrung. Ein Vorteil, dass man eben nicht etwas ist, was einen Nachteil hat. Aber das ist halt etwas Getrenntes von etwas, was einen Nachteil hat. Du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Da ist Einheit. Und da ist Zweiheit. Also da, wo Einheit ist, ist auch immer Zweiheit. Beides bedingt sich. Die Einheit scheint besser zu sein, aber die Frage ist immer, für wen? Ist wirklich das, was die absolute Existenz ist, das Leben, hat das eine Notwendigkeit von Vorteil? Oder wäre es der absolute Vorteil, nämlich weder gar nicht zu wissen, was du bist oder nicht bist, sondern das zu sein, was nie einen braucht? Dass also in der Erfahrung von Nachteil keinen Nachteil hat und in der Erfahrung von Vorteil keinen Vorteil. Weder noch. Dieses Neti-Neti. Und alles andere ist Kacke. Kinderkacke nennt es. Nisargadha nennt es immer Kindergarten des Bewusstseins. Was ständig versucht, die Kindergärtnerin zu verführen. Also Garten Eden. Du möchtest lieber da, wo alles blüht und die Würste dir im Mund wachsen. Bloß wenn es dann immer wächst und du hast gar keinen Hunger mehr, dann beschwerst du dich schon wieder, weil zu viel wächst. Es ist nie richtig. Das ist super. Es ist von 1 bis 7, die 7 Zwerge sind nun meine Schneewittchen. Das wirst du machen. Aber du bist Schneewittchen. Also das Weisheit, die Weisheit selbst weiß wie Schnee, wo kein nie ein Spottrock, also kein Fleck zu finden ist auf deiner Natur. Nie was übrig bleibt, was die absolute Unbefleckbarkeit ist. Was, wo nichts dran hängen bleibt. Du gehst durch alle 7 Räume deiner unendlichen Behausung und nichts bleibt übrig. Sobald du bist, was du bist, ist war nie was da. Jede Erfahrung lässt nichts an dir übrig. Also es gibt keine Geschichte, die an dir hängen bleibt. Keine Art und Weise. Auch jetzt die Schweizer Geschichte, das ist in dem Moment, wo die wegfällt, ist sie absolut weg. Jetzt, wo sie da ist, ist sie absolut da. Aber wenn es weg ist, ist sie absolut weg. Und deine Natur hat absolut keine, da gibt es keinen, der sich erinnert. Da hat es dich nie gegeben als Schweizer. Jetzt gibt es dich absolut als Schweizer, weil es absolut da ist. Und dann, wenn es weg ist, ist es absolut weg. Es hat nie was mit dir gemacht. Es hat dich weder weniger gemacht, noch mehr oder befleckt oder schuldig oder unschuldig. Diese ganzen Ideen kommen mit dem Schweizer und sind auch mit dem Schweizer weg. Als wenn wirklich nichts gewesen wäre. Ist auch nichts gewesen. Ist, war was? Wenn das sagen würde, war was? Ist was? Und der da vorne, der Geist, geht sich halt ständig auf den Geist. Also wenn Geist präsent ist, die Anwesenheit vom Geist, geht er sich selbst auf den Geist. Möchte sich ständig da mit voller Begeisterung kennen wollen und kontrollieren. Ach, für das, was du bist, ist doch wieder Pillepalle. Kannst du 1000 Jahre im Lotus sitzen und deine Kundalini den Rücken hoch und runter jagen oder mit der Erleuchtungserfahrung bis zur Milchstraße, die ganze Milchstraße mit da glühen lassen oder irgendetwas und es ist alles weg. In einem Pfft. War nie da. Und die ganzen sensationellen, wunderbaren oder nicht oder was auch immer, sensationellen Überflüge des Bewusstseins mit seinem Realisations- und Erleuchtungsgehabe vom Feuerwerk der unteren und oberen Existenz und Geist im Herzen, Geist im Unterbauch, Uterus platzt oder nicht. Bleibt übrig. Es ist wirklich, als wenn nie was gewesen war. Ist ja auch nichts gewesen. War nichts. Wunderbar. Vollkommen ohne Konsequenz. Egal, was passiert. Keine Erfahrung hat irgendeine Konsequenz für das, was du bist. Jetzt zu wissen oder nicht zu wissen, ist vollkommen ohne Konsequenz für was du bist. Oder hier die größte Vergewaltigung aller Zeiten zu erleben oder gefoltert werden oder dieser ganze traumatische irgendetwas, der dann in der psychischen, traumatischen Irme eben durch Nägel ins Kopf haut oder sonst was. Pfft. Weg. War nie da. 1000 Kugeln erschossen und alle für nichts. Dann kommt das Nächste. Auch wieder nichts. Das ist die Lehre, von der Buddha redet. Die Lehre, Lehre, Lehre, leer, leer, leer, leer. Egal, was du erfährst und wie du erfährst und ob oder ob nicht, leer. Leer bedeutet, hat keine Konsequenz. Es macht dich weder mehr noch weniger, es macht nichts mit dir. Er hat keine Macht über dich, das ist die Freiheit, das ist das Moksha deiner Natur. Und ob du jetzt Mokka trinkst oder nicht, du bist der Moksha nie näher oder weiter entfernt, weil das ist deine Natur, Freiheit. Freiheit von Konsequenz, Freiheit von Relevanz, Freiheit von irgendeinem Brauchen oder Nicht-Brauchen. Freiheit von Freiheit sogar, weil das, was du bist, braucht die Scheißfreiheit nicht, weil sie die Freiheit ist. Die kannst du nicht verlieren, du kannst auch nicht gewinnen. Also, liebe Freiheit, wollt ihr überhaupt? Das wäre wieder ein Grund, kannst dir sagen, alles in den Wind gespuckt. Nächstes Jahr ist nur noch Ruhe. Ich gehe in mich. Das haben wir so, also total mit Ramana, wenn man ihn fragt, ja, warum redest du überhaupt noch, wenn eh die Natur es nicht braucht und keiner braucht es, was wirst du so denken, warum bist du überhaupt noch und erzählst uns was, ja, Sport, viel Unterhaltung, die nicht besser ist, als wenn ein Bäcker ein Brötchen backt oder ein Vogel, die Scheiße, ja. Die Schwalbe, eine Schwalbe macht dann doch einen Sommer oder was auch immer. Was nennt man, wenn eine Frau im Bett Orgasmus vortäuscht? Wie beim Fußball, eine Schwalbe machen. Ne? Heiter, immer weiter. Das war eben gerade so. Na gut, liebe Schwalben. Wie viele Vögel braucht der Mensch? Ja, also im Traum hat alles Relevanz. Der Traumkörper, der Traumidee von deinem Schweizer sein oder nicht, Nationalität, hat alles immer Konsequenzen. Alles hat Konsequenzen im Traum. Also die Reaktion erzeugt eine andere Reaktion. Es reagiert. Alles ist bedingt an etwas anderem. Vollkommene Bedingtheit von Reaktionen. Es gibt ja nur Reaktionen, was du erfährst. Das wird nie aufhören. Weil du bist die Aktion an sich, die sich in Reaktionen erfährt. Also was tun? Du hast hier nichts zu gewinnen oder zu verlieren. Weil du bist schon das, was das Aktive und das Reaktive ist. Als die Natur dessen. Und mehr geht nicht. Du bist das, was das ist, was das ist. Du bist also das Allbesitzende, weil du es bist, aber nicht, weil du es hast. Aber es haben wollen, ist Leid. Da fährst du Leid drin. Dich kennen zu wollen, machst dich relativ und leidvoll. Aber das kannst du auch nicht abstellen. Geht auch nicht weg. Du musst also auch trotzdem sein können, was du bist. Trotz der Tendenz des Wunsches, kein Wunsch war, des Wunsches nach sich selbst. Den Wunsch nach Kennen musst du das sein, was Wissen ist. Weil wenn du darauf wartest, dass das Wünschen wegfällt, dann wirst du ewig warten. Die Selbsterkundung wird nicht aufhören. In der Art und Weise verwirklichst du dich nun mal als Deutscher, Schweizer, Bakterie im Bauch. Das wird, überall möchte das Sein Harmonie schaffen, wie schon längst da ist. Dieses Paradox ist unbegreiflich. Es gibt nur Frieden, aber der Frieden möchte Frieden schaffen. Und schafft was damit? Eine Reaktion auf das ist Krieg. Darum ist Krieg. Kriegen haben wollen. Immer kriegen. Aber ist Kriegen spielen? Man spielt Kriegen. Hide and Seek. Verstecken spielt man ständig. Mit und ohne Stecken. Alles muss versteckt sein. Enemy in the Eckstein. Hinter mir und über mir und unter mir, neben mir, alles weg. Augen zu und durch. Christa, was lachst du? Heu! Hast hier nichts zum Lachen. Du nicht mehr. Wir wollen dich nur noch heulen sehen. Ich spiel mal ein bisschen. Gut, noch Fragen zum sieben Zwergen. Und alle sieben Zwerge versprechen Schneewittchen, mit mir wirst du glücklich. Und besonders dieser erste Zwerg hier unten, der Wurzelzwerg. Der persönliche. Ich hab was für dich. Bei mir bist du schön. Oder auch hässlich. Aus Hesse. Ja, alle diese Zustände, Umstände versprechen dir, hier bei mir kannst du landen, bei mir kannst du zu Hause sein, bei mir bist du heim, da ist mal dein Heim. Also alle diese Lehrer von Bewusstseinslehrern, von Esoterikern, von Wahrsein, Herzlehrern, von alles das, die versprechen dir, ich zeige dir dein Zuhause und da kannst du dich dann zur Ruhe setzen. Da hast du deinen Frieden, kannst du retiren. Da brauchst du keine Reifen mehr für dein Auto, weil da ist deine absolute Garage. Sehr gut, retiren. Dann dreht sich kein Rad mehr. Dann, hast du auch kein, dann kannst du auch ein Rad abhaben, das kümmert dich nicht mehr. Bleibt alles in der Garage. Also alles vielversprechend und nichts haltend. Und alles nur temporäre Landeplätze. Und auch diese, ob du denn eben diese mutterliche Ruhelosigkeit ist, liegt nicht an dir, weil deine Sehnsucht ist immer nach Ruhe. Das ist diese nach Harmonie, nach Frieden. Das ist so eine. Sobald du nicht bist, was du bist, sehnst du dich nach dem, was du bist, und das wäre Frieden. Auch wenn du es nur annimmst, ein Schweizer zu sein. Braucht dich keiner mehr zwischen. So viele Löcher kann man gar nicht reinschießen in dich. Ist schon alles Käse dann. Käsemann. Naja. Also die Sehnsucht ist, sobald du siehst, bist du ein Seher und der Seher hat die Sehnsucht nach seinem Hafen, in dem er für immer einlaufen kann. Aber in jeden Hafen kommst du rein und nach einer Zeit ist er öde. Du willst in jedem Hafen eine Braut haben und denkst, oh, da, vielleicht der Hafen wäre doch besser gewesen. Im Nachhinein ist da, wo man weggefahren ist, immer am schönsten. Wäre ich mit der Frau zusammengeblieben, ja. Oder mit dem Mann, das hätte vielleicht was werden können. Das Schlimmste ist, du triffst deine Jugendliebe und die hat eine scheinbar glückliche Beziehung mit ihrem Mann. Das bringt dich um. Oder nicht? Das Schlimmste, was du wirklich nicht sehen möchtest, dass deine Jugendliebe, die du damals verschmäht hast, weil dich was anderes interessiert hat, auf einmal besser aussieht als deine jetzige Frau. Oder wenn der Mann, den du damals vom Fahrrad geschubst hast, dann auf einmal der Bankdirektor ist, wo dein Mann keinen Kredit mehr kriegt. Das sind Höllenvorstellungen. Aber es soll es geben. Da habe ich schon von gehört. Tja. Und nächstes Mal machen wir alles besser, ne? Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wieder Dalai Lama. Nächstes Mal kommt er als Hausfrau in Amerika. American Housewife. Man kann an die Shopping Malls gehen, die neuen Kathedralen der kapitalistischen Kirche. Und dann kann er Shopping, Shop Until You Drop üben. Also die Lehre der Ware. Die wahre Lehre. Das ist auch die Lehre Schmanes. Das kann man so mal. Warum sind die ganzen jetzt auch die Outlets, die ganzen überhaupt, da hast du für einen Bruchteil einer Sekunde so ein kleines Befriedigungserlebnis. Und danach bist du schon wieder, kommt die Leere und das schwarze Loch und du möchtest mit einem neuen Einkauf füllen. Dann hast du wieder die Mastercard. Steckst du rein, eine Nummer rein und dann raus und schon, du siehst ja gar nicht mehr, was Geld weggeht, du hast aber nur das Gefühl, du kriegst was. Der Verkäufer liebt mich. Der strahlt. Deine Frau guckt dich nie so befriedigt an wie die Verkäuferin. Wenn du kriegst sogar noch was dafür. Du musst da gar nichts reinstecken, außer die scheiß Karte. Es geht auch manchen Männern so. Ist es nicht ein Komödienstadel, dieser ganze Lebens... Freudenhaus, das verspricht dir die Freude und eine Nutte, die das nennt man Geist, die dich nicht befriedigen kann. Das finde ich das Herrliche. Wenn du also vom Geist redest, das ist die Nutte des Seins. Und im Freudenhaus das Bordell der Existenz. Diese ganz universelle Erfahrbarkeit ist wie ein großes Freudenhaus der Freude, wo der Geist die Nutte ist, die versucht dich zu befriedigen oder dich selbst sogar. Und schafft es nie. Also Frieden zu bringen, der schon längst da ist. Dieser Witz, dieses Paradox, da will etwas Frieden schaffen, was nie weg war. Da will etwas harmonisieren, da gab es nie eine Disharmonie, aber allein dein Wunsch nach Harmonie ist die einzige Erfahrung von Disharmonie, die es gibt. Bescheuert, oder? Wie dumm kann das sein? Ich sag dir absolut. Bescheuert, von vorne bis hinten. Man müsste es schlagen, sobald man sieht. Finde es erstmal. Finde erstmal das Sein, damit du es überhaupt schlagen kannst. Hier, einfach. Das wäre ein Vorschlag. Das ist das One-Hand-Clapping. Da kommt Osho doch wieder ins Spiel. Jedes Mal, wenn du Sein suchst, ach ja, scheiße, hab's ja nicht verloren. Ja, gut. Soll ich mit dem Hahn jetzt weiterreden? Ist der wacher als die Geweckten? Ja, Gisela, heute bist du so ruhig, sonst stellst du ständig Fragen. In den E-Mails rätst du so viel. Und hier sagt sie kein Wort. Keine Ahnung. Warum heißt es eigentlich wie eine beleidigte Leberwurst? Ich würde es Blutwurst nennen. Können wir auch. Warum Leberwurst? Weil man beleidigt auf der Leber ist? Auf die Leber schlägt? Leber und Ärger. Da kommt die Expertin. Die hat dann auf ihrer Walli gesehen und wie geht's denn deiner Leber? Fühlen wir mal in deine Leber rein. Ist dein Vater auch immer so gewesen? Christa ist. Also wenn einer mal hier irgendeinen Leberstich oder Nieren. Christa ist bereit, es durch sie zu lassen. So, wo waren wir? Also wenn die Akzeptanz da ist, dass alles so weitergeht ewig, dann fällt der Leider weg. In Akzeptanz gibt es kein Leider. Ja, aber ich empfinde mich ja als Leidende. Oder ja, aber nur weil die Akzeptanz nicht anwesend ist. Wo Selbst oder Akzeptanz ist, gibt es kein Leider. In der Anwesenheit, das gibt das Alte, in der Anwesenheit von Gott gibt es kein Leid. Nur in der Abwesenheit von Gott ist leider der Leider. Ist leider Gott abwesend und wo Gott abwesend ist, sehnt er sich nach sich. Und da ist Leid. Das ist der Grundstock. Also wo selbst ist, gibt es kein Leid. Wo selbst abwesend ist, auch wenn es nur als Idee abwesend ist, sehnt sich selbst nach selbst und leidet darunter. Also es gibt nichts dazwischen. Wo selbst ist, gibt es kein Selbst. Und da, wo selbst ist, gibt es auch kein Selbst, aber leidet einer drunter. Dann gibt es also ein Selbst, was unter der Nicht-Anwesenheit eines Selbst leidet. Aber das kannst du spinnen, wie du willst. Also aber der Leider ist ein Phantom. Und wie kann ein Phantom, das Phantom kann eigentlich nicht wegfallen dann. Na, dann probier mal. Du kannst ja mal mit Leuten sprechen, die einen Arm verloren hat, ob ihr Arm noch wehtut. Obwohl es ihn gar nicht mehr gibt. Da gibt es keinen Arm und trotzdem spüren sie noch ihren ganzen Phantomschmerz. Das ist so wie mit deinem Leider. Das ist ein Phantomschmerz. Den hat es ja nie gegeben in der Realität. Genau wie der Arm. auch wenn er nie da gewesen, du spürst, da, allein die Idee von Arm spürt sich. Also die Idee erzeugt Schmerz. Also die, auch die Abwesenheit eines Arms ist immer noch eine Anwesenheit von einem Arm. Und dann gibt es da halt eine Erfahrung von diesem Arm. Genauso ist das Phantom. Irgendwie ist es klar, aber irgendwie auch nicht. Ja, das, was. Blockade. Ja, also das, was klar werden kann, das brüht immer noch. Das ist klar wie Kloßbrühe dann. Nee, die Akzeptanz ist ja nie nicht da. Bloß deine Aufmerksamkeit richtet sich auf ein Phantom. Dann erfährst du einfach den Phantomschmerz. Und das Phantom hat 7 verschiedene Variationen von, was es dir anbietet, wo du dich drauf richten kannst. Aber alles sind Phantomerfahrungen. Und natürlich die letzten 4 Phantomerfahrungen sind angenehmer als die ersten 3. Also eine Grundtendenz ist dann das Angenehme. Weil du liebst dich ja in deinem Wesen. Die Liebe möchte angenehme Liebe. Nicht dieses leidvolle Dasein. Aus Liebe zu dir selbst möchtest du ja das vermeiden, aber indem du es vermeiden wirst, wirst du etwas bedingt Abhängiges von der Abwesenheit von Leid. Das ist das Phantom, die Idee von einem Ich, was die Vorstellung eigentlich nur ist, dass es da einem besser geht als da. Dass das besser ist als das. Das ist dieser erste Prinzip von Leider der, oder Vergleicher, diese erste Leichenerfahrung, die dann vergleicht, wo ist mein Friedhof friedlicher? Und dann kämpft es um meinen Kampf. Und das ist, den kannst du nicht wegkriegen. Deswegen Gast, der aufgetaucht ist, und den kriegst du nicht weg. Egal, was du mit dem machst, du kannst nicht etwas wegkriegen, was es nie gegeben hat. Versuch mal, eine Idee loszukriegen. Versuch mal, irgendeinen Geist, irgendwas, was unfassbar ist. Versuch mal, etwas zu erschlagen, was es gar nicht gibt. Oder zu töten, was gar nicht lebt. Das ist halt... Jedes Prinzip von Meditation oder Übung ist, du möchtest etwas umbringen, was gar nicht lebt. Du möchtest etwas abschaffen, was es gar nicht gibt. Aber also diese Hoffnung darin, dass es wirklich, die wird nie erfüllt. Die unerfüllt. Du wirst immer der Unerfüllte sein. Also zeitweise wird es vielleicht erfüllt? Oder? Nein, auch nicht. Wird nie erfüllt. Es ist möglicherweise, aus der Schöpfung schläfst du nachts ein, weil du heute nicht, nein, morgen wieder. Dann morgens frisch ans Werk, unerfüllt gehe ich ans Werk. Und wenn jetzt einer initiiert ist, zum Beispiel im 4. Zustand, der, hast du ja gemeint, etabliert. Etabliert. Infiziert, ja, es ist eine Infiziertheit. Der kann dann auch wieder zurückgehen in den ersten. Oder? Es wechselt ständig, merkst du da? Ja, aber das ist ja ein Unterschied, jetzt, wenn man jetzt unbewusst wechselt und sich nicht daran erinnert, oder einer, der jetzt wirklich da etabliert ist und ja, aber da kann, redet. Und, ja, aber wer will denn da, wo keiner ist, etabliert sein? Das ist eine Frage. Also wenn er da wieder im ersten ist, dann redet er darüber und hält Vorträge. Dann hat einer eine Erfahrung gemacht, die aber auch, die hat er wieder persönlich genommen. Es musste also auch, der Abwesende ist noch einer zu viel, dann der kommt ja wieder. Der Abwesende wird wieder anwesend. Dann, darum haben wir, war ja in Australien auch das eine Typ, der dann, was auch immer, ich war, da gab's mich nicht. Ich habe genau gemerkt, da gibt's keinen. Da ist keiner. Ich habe keinen, da war keiner. Nix. Habe ich genau gemerkt. Ja, ich rede ja öfter mit über diese Erfahrungsebenen, wo sie dann denken, sie hätten, jetzt habe ich es, ich habe meine wahre Natur realisiert. Ja. Nee, das, die Mahabharata ist eigentlich das ist der größte Berater, den du dir lesen kannst. Also, die Hölle wirst du nicht abschaffen können. Das ist ein wesentliche oder unwesentliche Realisation deiner selbst. Und wenn du nicht in dieser Hölle sein kannst, was du bist, dann wirst du nicht in irgendeinem himmlischen Zustand von Abwesenheit erreichen können. Du wirst temporär möglicherweise da durch irgendeine Anstrengung verweilen können für eine Zeit, temporäre Pause. Aber du wirst immer wieder hier, das wartet ständig auf dich. Es ist ja nicht weg. Es ist hier und jetzt, alle 7 sind hier und jetzt, gerade hier und jetzt. Die sind ja nicht, eine kommt, eine geht. Diese sieben sind genauso ein Block von Verwirklichung wie die Wirklichkeit. Da gibt es sieben Räume von diesem Haus und gerade ist man manchmal im persönlichen Untersten irgendwo, wo die Hell's Kitchen hier, der Höllenküche, wo dein Mann auf dich wartet oder so, oder die Frau. Und dann gibt es diese anderen Räume, die sind alle jetzt gerade hier und jetzt, die sind ja nicht irgendwo das. Du wechselst einfach nur mit der Wahrnehmung, manchmal eben nachts gehst du in diesen vierten Abwesenheitsraum. Und dann wachst du manchmal auf im fünften, merkst es gar nicht. Oder wandelst durch. Hier und jetzt, wenn du manchmal liegen, dann wandeln sie durch alle sieben auf einmal oder sind manchmal da, manchmal weg. Weiß doch jeder. Und ich kann nur darauf hinweisen, diese Shifts oder diese Wechsel von wahrnehmbaren Räumen wandelt ständig, aber natürlich sobald du wieder in diesem Untersten bist, hast du wieder Scheiße. Dann denkst du, oh, da war es besser vielleicht. Oder bist du da raus. Aber weil du da raus willst, bleibst du da. Das ist dieser Klebstoff, der dich an dieser Scheiße hängen lässt, weil du ihn vermeiden willst. Bescheuert. Weil du ihn weghaben willst, wird er real. Also wo du deine Aufmerksamkeit, auch wenn du es weg, nimmst du es für dich als real, weil du es damit real machst, indem du er saß, ohne das ging es mir besser, dadurch wird es erst real. Dann ist die Hölle erst da, wenn du sie nicht haben willst. Ja, ich dachte, es ist egal, was ich jetzt möchte, dass der Switch passiert, Die Wechsel passieren, aber durch den Wechsel kommen bei dir Wünsche auf. Es ist nicht, dass durch die Wünsche Wechsel passieren. Aber dann hier unten ist natürlich, dass du dir wünschst, hier nicht zu sein, weil hier ist schon das Schlimmste. Also diese Ebene sind voll mit Wünschen und Tendenzen. Karmischen Knoten von sonst was und die werden immer da sein. Das wird immer deine Art und Weise der Realisation sein, ob du es willst oder nicht. Der ganze Scheiß, den man eigentlich nicht braucht. Aber der gehört nun mal zu dieser Absolutheit von Wirklichkeit dazu. Und du wirst sie nicht abschaffen können. Genauso wie du dich selbst nicht abschaffen kannst. Du bist nun mal nicht mehr und nicht weniger das. Und zu dem gehört dieser ganze Scheiß von relativer, persönlicher Mülltüte. Alles Müll. Aber was wirst du machen? Du brauchst sie nicht und trotzdem ist er da. Aber alle anderen Ebenen sind genauso. Du brauchst sie nicht und trotzdem sind sie da. Das hat nichts mit Brauchen zu tun. Wenn eins von diesen, was auch immer, Aspekten hier, die du auch bist, weil du bist alles das, was das ist, wenn du eins von dem nicht haben willst, willst du dich selbst vermeiden. Selbstvermeidung ist Leid. Wenn du die kleinste Tendenz vermeiden willst, diese kleine Tendenz, keine Tendenz zu haben, ist Leid. Leider, das macht den Leider. Also die Liebe zu dir selbst, die für sich was Besseres möchte, ist Leid. Da kommt Passion, Leidenschaft. Das schafft das Leid des Leiders, der sein Geliebtes natürlich am besten meint. Es hört sich immer noch so als Ausweg, als ob man doch etwas machen kann. Ja, der absolute Ausweg ist, dass es keinen gibt. Das ist der absolute Ausweg. Da zu sein, was du nicht sein kannst, ist das zu sein, was gar keinen Ausweg braucht, das ist der einzige absolute Ausweg. Aus aller leidvollen Leidens, weil dieser Wahnsinn unter sich selbst zu leiden, das ist der Wahnsinn. Da ist ein Wahnsinn, du wähnst dich in etwas, was eine Idee, die sich als getrennt empfindet von etwas anderem und unter diesem Wahnsinn, das wieder vereinigen zu möchten, kommt aus dieser ersten Wurzelidee von, dass es dich überhaupt gibt. Und dann kommt der Wahnsinn und der Wahnsinn hat halt eine absolute Methode. Also ich habe kein Rezept, aber das ist das einzige Rezept, was ich dir bieten kann. Vollkommene Ausweglosigkeit. Die nächste Scheiße wartet auf dich. Und wenn die weg ist, kommt die nächste. Und wenn du ganz wieder von hinten bist, genau wieder da, wo du jetzt sitzt. Wenn der Kreissaal sich schließt. Hier und jetzt. Ein ewiges Hier und Jetzt. Und das nächste ewige Hier und Jetzt. Und das nächste. Was nicht kommt und nicht geht. Und immer murmelst du wieder einem Bart, aber es muss doch da was geben. Wie letztes Mal. Hast du auch schon mal wieder vorgestellt, da muss doch irgendwas geben. Ich kann doch nicht so bescheuert sein. Doch, genauso absolutes Wissen du bist, desto absolut dumm in deiner Verwirklichung. Tja, absoluter geht nicht und dümmer geht auch nicht. Dümmer geht nimmer. Kein absolutes Selbst ist so dumm, als wenn es sich kennt. In dem Moment, wo du dich kennst, bist du das Dümmste, was du dir nicht vorstellen kannst. Sobald du dich dir selbst vorstellst, stellst du dich dumm vor. Aber was willst du machen? Versuch dich mal nicht vorzustellen, es ist zu spät. Weil dann bist du schon ein vorgestellter Vorsteller, der sich vorstellt. Nicht vorstellen ist besser als vorstellen. Dann bist du ja schon wieder im Kreislauf. Und wenn ich sage, es ist alles zu spät, dann meine ich das. Es ist jetzt zu spät. Der Scheiß, du kannst den Scheiß, der du bist, nicht wegkriegen. Du wirst nie das Wissen erfahren, du kannst dich immer nur im relativen, was? Variationen von deiner Natur. Aber die Natur an sich wird sich nie erfahren. Und Teil der Erfahrung deiner selbst ist halt nun mal diese unterste Schublade hier. Wenn man sie als unterste, oberste, das kann auch die oberste sein. Alle Tassen im Schrank hat keiner. Eine fehlt immer, nämlich die Tasse, die er ist. Porzellanmanufaktur. Ja, Stuttgart, du hattest noch eine Frage. Ich war dann für immer und ewig in eins von diesen sieben. Nein, alle sieben sind für immer und ewig da. Du wirst ein ewig, du bist ein ewiger Wanderer in dir selbst. Für jetzt und immer da. Du bist die Ruhelosigkeit, die in sich Frieden ist, die sich in unendlichen Variationen von Frieden erfährt, wo ein Aspekt des Friedens Krieg ist. Und kein Entkommen. Ja, das muss auch nicht angenehm sein. Weil. Und da gibt es keinen Aufstieg und keine Frequenzerhöhung. Oder? Doch, die gibt es alle als Erfahrung, aber keiner braucht sie. Keiner braucht sie. Es gibt das alles, aber keiner braucht es. Also du bist genauso das, was du bist in der höheren wie in der unteren. Aber da, wo du schon eine Idee hast von höher, bist du natürlich tief gesunken. Wenn du eine Idee von höher hast, bist du schon das Letzte. Das Tiefste, was du, tiefer kannst du nicht mehr sinken, als wenn da einer ist, der eine Idee von höher hat. Das ist ja die Höhe. Und dann auch dran glaubt, dass höher besser ist als tiefer. Manche sagen ja tiefer, man muss tiefer gehen. Die sind dann tiefer gelegte Mantel. Dann die aufgestiegene Meister fahren BMW. Ohne Fuchsschwanz. Aber vorher haben sie Manta gefahren, tiefer gelegt. Jetzt fahren sie BMW, mindestens ein 5er oder ein 7er. Dann sind sie die ganz aufgestiegenen. Aber 5er und dann, also ein 3er, naja, ist schon mickrig. Cabrios natürlich, dann Capriolen machen. Ich finde es eigentlich dämlich, aber macht ja nichts. Wie nannte man Lukas den Lokomotivführer oder so? Und die wilde 13. So hörte ich die Lok gerade an. Das Schnarchen geht mal anders. Du musst da noch üben. Die ganze Nacht. Du wirst den der auch noch, nennt sich auch noch Swami Puff Puff. Aber du kannst tief einatmen beim Schlafen. Du bist echt, es geht ja richtig tief bis ins Letzte. Und dann der Auspuff. Da üben wir noch. Ja. Dann müssen wir in offen, nicht in Open Heart, sondern in Open Exhaust. Da kann ich mir viel Zeit zu üben. Du kannst auch ohne mich üben. Gut. Mach dich frei. Ja. Fahrrad anschaffen. Kannst auch posten. Ja, gut. Nee, ich kann immer nur wiederholen, es ist nie, hat noch nie einen gegeben, der es wirklich dauerhaft geschafft hat, sich zu entkommen. Es gibt temporäre Meister, die das von sich beanspruchen, dass sie es geschafft haben. Lassen wir sie ja im Glauben. Muss man nichts dran ändern. Ach, du bist da oben. Du bist etabliert im Gewahrsein. Okay. Mach's gut. Sehen uns dann. Erhol dich gut. Ach, du bist ein Aufgestiegener. Okay. Gute Reise. Jetzt kommt Prakash zum neuen Anbau. Ja. Er macht erstmal sein Bett vernünftig. Ich habe gemerkt, die Beine sind kalt geworden. Ja, es ist dumm, wenn man schläft, denkt man nicht so viel und dann wird einem kalt. Ja, scheint so. Überhaupt bei den Füßen, ne? Ja. Wisst ihr, da kommen wir wieder. Wo sitzt der Geist? Soweit die Füße tragen. Naja. Ja, noch aus dieser Ecke was. Eckdaten. Nix. Ich wundert, dass du noch nicht in der Algarve abgesoffen bist. Ah, du bist ja nicht mal Algarve, du bist an der Westküste. Ist aber Algarve. Nee, es ist nicht die Algarve. Doch, die Westalgarve. Ich dachte, da wo der Atlantik ist, ist nicht mehr Algarve, ist nur unten die Ecke. Doch, doch, die untere, die ist. Noch 100 Meter um die Ecke ist sie noch, Algarve. Ist das da, wo Mira ist? Nee, das ist eine halbe Stunde entfernt. Südlicher? Ich bin südlicher, ja. Sagres, der Südwestzipfel von Europa. Ja, da ist noch Algarve, gerade so. Aber ein bisschen weiter nicht. Algesur. Algesur. Algesur. Algesur, du Algesur, du. Sind die Alten alle sauer? Alte so. Oder so, ja. Ist viel zu windig da und kalt. Manchmal weht, ja, ja. Gott, oh Gott. Man sieht es, die Außenländer, die da eine Weile leben, sehen ganz verwittert aus. Meine Zukunft. Meine, wenn man es braucht. Wenn einer so als Babygesicht rumläuft, der sollte dich dann da niederlassen. Könnte man Erwachsener werden. Windig. Sonne ist auch gut dagegen. Also wenn einer Falten braucht, Sonne ist großzügig. Ja, Surfen ist das Beste. Sonne, Wind und dann noch im Wasser. Reflexion aus dem Wasser, Sonne da und vor. Da kann man schon dann ein paar Jahre aufholen. Australien. kommst mir dann leer mit der Zeit. Ja, jetzt sind ja, 25 Jahre hört man. So in 5 Jahren gucken wir in den Spiegel zusammen. Ja, so langsam geht es schon los. Ja, ja. Seh's. Ja, ich habe. Ich dachte, ich brauche mal 2 Wochen Pause. Ich komme zu dir. In Schatten. Ich fahre mal noch Karl in Schatten. Ich bin eine Morelle. Schattenmorelle. Ja, man muss hier nur rumlaufen. Man kriegt Farbe. Einfach nur spazieren gehen. Schon zu viel. Nee. Tja, noch einer, der älter werden will. Oder zumindest so aussehen. Irgendwann dreht sich das, habe ich gehört. Dreht sich das so um, ne? Das ist so, man kann nicht warten, bis man 16 ist und öffentlich rauchen, obwohl man schon raucht. Das macht auch alt, habe ich gehört. Rauchst du auch? Aber nur 5%. Das haben sie festgestellt, das nützt auch nichts. Da ist so viel, oh Mann, ich habe ja beim Bericht, was alles drin ist. Allein vom Lesen wird einem schon übel. Aber der Natural. Die sind noch schlimmer. Ja. Die gaukeln einem vor, als wenn man irgendwas Natürliches zu sich nimmt. Natural Tobacco. American Spirit, ja. Das ist wirklich der amerikanische Geist, der den Scheiß verkauft. Aber es gibt ein gutes Gefühl. Rauchen, ne? Für einen Moment bist du weg. Ja, darum rauchen sie alle. Fühlt man sich immer wie ein Baby. Sobald man irgendwas an irgendwas saugt und dann noch einen Dampf reinkriegt, so einen kurzen Kick, sofort ist die Sucht, nach einer Zigarette, sagen sie, ist man süchtig. Die schnellste Droge, die es gibt, die einen süchtig macht. Ja, aber es fällt genauso schnell auch wieder ab. Nee. Also bei mir ist es so gewesen. Ich habe nach wie vielen Jahren? Ja, von 19 bis 50. Ist ganz schnell weggefallen, ja. In der Zeit wollte ich ja nicht. 31 Jahre. Ja, ich habe 31 Jahre, wollte ich rauchen und auf einmal war es weg. Finde ich gut. Ja, ich würde es unterschreiben eigentlich. Ja, wolltest du gar nicht. Aber als es geraucht hat, warst du auch froh, dass es da war. Ja. Also, das ist dann mal eine gute Ehe. Ja, also es war aber noch diese Cappuccino schmeckt einfach nicht ohne Zigarette. Macht sie auch nicht. Darum trinke ich auch Americano. Wie kann man Milch ohne Zigarette? Das ist doch eklig. Das ist doch furchtbar. Überhaupt Cappuccino. Der Mann ist schon kaputt zu Hause, dann trinkt man auch noch einen kaputten Gino. Nee, Milch ist ja, das ist furchtbar, das macht einen richtig alt. Überhaupt Latte Macchiato ist die größte Altersbeschleunigungsmaschine. Wie man sich nicht vorstellen kann. Milch ist was für Babys. Wie bei Kälbern, die kriegen das bis die 4. Woche und dann vernünftiges. Danach ist der Magen gar nicht mehr davor eingestellt. Und die haben noch einen Labmagen. Und der Mensch hat nur so einen Schweinebauch. Die Milch ist furchtbar. Als Käse auch. Alles Käse. Na gut. Irgendeine Laktose. Das Mir ging das mit Zucker so. Ich habe jahrzehntelang Kaffee mit Zucker gegessen. Bis mir in Indien... Ja, man isst Zucker, man trinkt ja keinen Zucker. Ich habe genauso viel Zucker wie Kaffee drin gehabt. Das war schon gewollt ausgedrückt. Ich habe Zucker gegessen. Der Kaffee war ein Beigeschmack. Der war kaum noch zu spüren. Bis ich in Indien saß und die Affen kamen. Und in den Zuckernapf. Und ich hinterher, da dachte ich, oh Mann. Da habe ich echt mal probiert ohne Zucker, weil die Amöben und die Dingsgefahr, im indischen Zucker ist die höchste Übertragungsding da. Da sind die ganzen alles drin. Also wenn einer mal was haben möchte. Was mitbringen will aus Indien, aus dem Napf. Schon hast du deine Amöben und Bakterien und alles, was die da unten auch gern haben. Neue Stämme braucht das Land. Die kämpfen dann für eine ganz lange Zeit da unten. Da gibt's, also der Kampf ist lange. Es kann Jahre dauern, bis sich ein Stamm durchgesetzt hat. Ne, zurück. Ich wollte also, den Kampf wollte ich jetzt nicht haben. Dann habe ich wirklich mal probiert, wie es schwarz schmeckt. Und ich bin auf den Geschmack gekommen. Endlich habe ich mal Kaffee getrunken und nicht Zucker gegessen. Also so geht das. Und dann nicht klein geblieben und nicht gewachsen. Was? Nein, Zucker habe ich ja, bis ich groß geworden bin, gegessen. Und dann später habe ich Zucker weggelassen und dann strumpfe ich natürlich wieder. Okay. Man wächst bis 18,5, habe ich gehört. Bis zur Bundeswehr, noch 3 Monate in der Bundeswehr bin ich gewachsen. Von 16 bis 18, 20 Zentimeter. Von 15 bis 18, 30 Zentimeter. Also war ich ziemlich klein mit 14. Darum rede ich jetzt auch noch so. Ich bin eigentlich noch ein Kleiner. Sag mal doch, bis 14, was man da nicht hat, da entscheidet sich welcher. Also ich bin eigentlich Napoleon, aber groß geraten. Frag mich lieber was, sonst. Ihr kennt. Ich zeige euch immer nur, wie das da oben sonst immer mit sich selber sich unterhält. Also auf einer Ebene ist offensichtlich Entwicklung möglich. Nee, es ist nicht eine, ich würde es nicht Entwicklung nennen. Ich möchte, das eine löst das andere ab. Nennen. Also das Passendere löst das andere ab, was scheinbar nicht mehr passt. Mehr nicht. Entwicklung nennen. Das wäre jetzt übertrieben. Also ich würde mich jetzt nicht als entwickelt bezeichnen. Was? Geh weg? Gewickelt. Ja, es kommt von der ersten gewickelt sein. Bevor man den Scheiß los wird, dass man eine Mutter hat, einen Vater, das ist ja die Entwicklung. Man wird von denen gewickelt. Da ist man auch schon falsch gewickelt, da möchte man sich entwickeln, damit man aus der falschen Identifikation in eine richtige wiederkommt. Wahnsinn, ne? Erst wird man konditioniert und dann möchte man da wieder raus. Das nennt man Sportspielspannung. Das ist. Und das wird beim nächsten Mal genauso sein. Kaum bist du wieder in den Windeln. Windest du dich wieder raus. Also ewig grüßt es wieder. Bei den Buddhisten gibt es doch aber Karma, was man abtragen kann. Ja, man kann es abtragen. Auftragen. Man kann auch mal dick auftragen. Ja, es gibt alles. Der Dalai Lama hat ja ein wirklich schweres Karma. 15 Mal in die gleiche Figur rüpfen. Und sich daran erinnern, welchen Scheiß man vorher gemacht hat. Ich meine, wir sind ja noch glücklich, dass wir, ich meine, es gibt einige hier, die bei Osho Rebirthing gemacht haben. Mit denen spreche ich jetzt nicht. Die wissen, die kennen sogar ihren Geburtskanal und was vorher, wo als der Sperm in das Ei eindrang oder das Ei des Sperm aufsaugte. Das ist noch im Moment die Frage. Wer dringt ein oder wer wird gesaugt? Schwerwiegende Punkt. Wer hat Schuld? Du tendierst zu saugen, ne? Ich tendiere nicht, die neueste Stand der Wissenschaft. Das ist jetzt keine Tendenz, das habe ich, das ist wirklich der neueste Stand, nicht der neueste Stand, aber ein älterer Stand, aber den ich jetzt neu gelesen habe. Mein ganzes Weltbild ist erschüttert. Ich habe die Inder immer damit erklärt, dass jeder der Erste sein will, weil das sind die Spermen, die noch aktiv sind in ihm. Bei uns sind sie ja schon tot. Der so fahren lässt auf der Autobahn, alle überholen lässt, der ist ja eigentlich schon nicht mehr vorhanden. Also der den Fuß nicht voll durchtritt auf dem Gaspedal, ist ja schon tot eigentlich für viele. Aber in Indien will immer jeder, egal, überholen, immer nur überholen. Ich dachte immer, das ist die Spermen, die noch diese Tendenz, die schon im Spermen angelegt ist. Ist aber gar nicht so. Da kümmert sich gar keiner da unten. Die werden, da wird ejakuliert und dann saugt das Ding das da rein. Also die ganze Tendenz kommt aus dem Saugen. Von der Frau. Wie so ein Vakuum wird. Ist so. Und auch nicht der Schnellste. Nee. Es gibt auch nicht der Schnellste, sondern der sich nicht am meisten dagegen wehrt. Es gibt also nur Schwächlinge, die da sind. Eigentlich rückwärts, ne? Also ihr braucht doch gar nicht, ihr habt keine Schuld, ihr seid einfach genetisch, der Schwächste ist durchgekommen. Also, ja. Nicht, ich sage, es hat mein ganzes Weltbild erschüttert. Ich dachte, der Erste wäre jetzt, hat sich durchgesetzt und er ist jetzt, nein. Wahrscheinlich stimmt. Nur das schwächste Glied kommt durch. Und nur der als erstes kommt, erzeugt Nachkommen. Also nur Schwächlinge. Weil der später kommt, da ist die Frau schon weg. Ja, ist so, haben sie festgestellt. Also nur die Frühkommer haben sich fortgepflanzt. Und dann noch die Schwächlinge. Weil ich glaube, das gehört gerade zu der Trendwende, dass das Patriarchat abgelöst wird und das Matriarchat dann wieder oberst. Ich meine, das war die größte Illusion seit Jahrtausenden, dass das überhaupt irgendwann mal ein Mann was zu sagen hatte. Ja, genau. Wie? Da muss man gar nichts ablösen. Es fällt möglicherweise nur ein paar Leuten auf. Ja, das war mir von vornherein klar. Allein dieses Saugen, das ist ja schon der entscheidende Punkt. Der Mann ist doch nur ein Spielball der Mutter, also der größeren Mutter. Es gibt ja die universelle Mutter, die spielt mit dem männlichen Prinzip, mit dem Archetyp da, wie sie will. Diese Eva macht eigentlich immer mit Adam, was sie will. Er konnte gar nicht beißen. Und jetzt kauft man den Apple auch noch. Auch die Frauen sind genauso dumm. Es steckt auch immer ein Mann in jeder Frau. Oder war es umgekehrt? Manchmal. Nicht manchmal, immer. Ja, aber das war, ich finde es eigentlich entspannt. Also wenn man gar nicht... Ja, wie so ein schwarzes Loch, das hat einen einfach. Dann saß man da. Ja, Prakash. Du bist ganz versunken im Ei, oder? Da, darum trank meine Oma auch immer Eierlikör. Fand ich auch gut. War auch sehr süß. Da blieb kein Tropfen drin im Glas. Weil man, die Oma trank das Glas und man als Kind hat, durfte auslecken. Da soll was draus werden. Ne? Eierlikör, lecker. So, zurück zum Spielball des Lebens. Ja. Und, ne, man, das erklärt natürlich einiges, warum die Menschheit so schwach ist. Nicht die Courage hat, sich ihrer Hoffnungslosigkeit zu stellen. Oder nicht? Wenn nur die größten Sacker durchkommen, ne? Und die schwächsten Sacker, also das Saugende ist immer stärker als das Gesaugte. Wir sind alle Säuglinge. Und das, na gut. Also ich kann Konzepte basteln, bis ich... Ich finde es gut, dass die Wissenschaft jedes Jahr einen neuen Stand hat, den sie wieder verteidigen muss. Die ist immer auf dem, ja, wo soll sie sonst drauf sein, als auf dem neuesten Stand? Versuchen wir, auf dem alten Stand zu sein. Das ist viel anstrengender. Versuchen wir den alten Stand. Versuchen wir den Kopfstand, den du gestern gemacht hast. Mit dem Kopf von gestern. Krieg ich den erstmal wieder. Tja, was ist dies heute Stand? Margarine oder Butter? Dies Jahr. Butter wieder. Aber gesalzen oder ungesalzen? Gesalzen. Ich würde gesalzen, ja. Wenn ich Butter essen würde. Ich trinke ja noch niemals Milch. Ich schweige dann Butter. Gesalzen. Ist das so ein neuester Stand? Okay. Also Salz der Butter. Und Salz von dem Himalaya oder von Meersalz? Meersalz ist besser? Nein. Himalaya-Salz ist von den Einsiedlern da oben, die da... Yetis. Von den Einsiedlern. Yeti ist kein Einsiedler. Und Yeti hat nicht meditiert. Und Yeti hat keinen höheren Zustand erreicht. Man muss die Einsiedler, die da oben meditiert haben, die ganzen tibetischen Salzfabriken, die dann da eingegangen sind in den Berg. Das ist das Himalaya-Salz. Da kriegt man die Lügen von denen dann noch in Salz mit. Du geweint. Du hast geweint da oben? Ja, beim Salz. Bei deiner letzten Rebirthing sitzen, beim Hyperventilieren hast du dich als Tibeter wieder im Himalaya gesehen und hast jetzt noch Tränensäcke davon. Boah, das nennt man, mich verfolgt mein kleiner Tibeter. Als nächstes kommt der Film raus von Lalit. Warum litt er so? Oder ich, warum heiße ich Lalit? Ich leide unter meinem Tibeter. Mein Lidschatten hat mich verlassen. So, frag mich was, sonst ist meine Märchenstunde. Hamburg, was machen die Sufis da draus? In Hamburg? Der sagt auch schon wieder. Ja, der war ja einen Abend da, aber das war auch nicht gut. Also seit nur noch Nervensystem, du bist nur noch dein Trauma. Ja, ja. Immer im Nervensystem und spür mich mal, das ist immer. Spür mich mal. Spürst du mich jetzt? Nein, bis letztes Jahr war er noch ein bisschen, dachte ich, könnte ihn noch. seit ich ihn letztes Jahr in Holland erlebt habe, mit anderen Erleuchteten. Ich habe es mir ja mal angucken müssen, können, dürfen. Also wenn sich zwei Erleuchtete treffen, das ist echt der Wahnsinn. Das hast du nicht erlebt mit dem, wie heißt der, Spierer, Rupert Spierer oder wie, irgendwas dann, die beiden da und Isaac, und die kamen wie so zwei Kometen. Ich dachte, die, was geht hier auf, was geht hier unter, welche Sonne soll noch scheinen? Da habe ich mich schon so lange drauf gefreut, dass ich dich mal kennenlerne. Und da, ja, ich nicht auch. Und du dabei. Und dann saß er neben mir und dann bin ich kurz mal zum Buffet und hat er sich gleich auf meinen Stuhl, weil er näher, weil sie beide näher waren, und dann, stört dich das jetzt? Sagen, nee. Wenn eure Liebesbeziehung nur in Gang kommt. Das war echt heilend. Oi, oi, oi, oi. Na gut, nee, also Isaac auch okay. In Eli komme ich ja raus, der hat ja Bücher geschrieben über das, Trauma. Trauma vom 11. September. Der hat ja jahrelang da über dieses Trauma da von, oh Gott, oh Gott. Und dann der eurer Goldjunge da, Omsi, der hat die Parkinson's Krankheit da oben. Den kann ich nur noch als Derwisch, weil der war bei den Jugendlichen. Der ist als Derwisch gegen den Baum gefahren. Ja. Dann kurz Todeserfahrung und seitdem wischt nichts mehr. Das ist eine Bande. Ja gut, was war noch so los? Gangaji nicht? Die war auch da. Die hat mich wirklich geschockt vor ein paar Wochen. Da gab's, mir schicken sie immer solche Sender von, es gibt ja Friends of Karl, Facebook-Dinge und so. Und da gibt es immer Leute, denen das gefällt und wer anklickt und dann ihren Kommentar. Da war ihr Gesicht auf einmal von gefällt mir. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Cäsar, der irgend so ein argentinischer Leute, dann sahen die bei irgendwelchen, was hier, Liam, der macht immer solche Catch-Sketch oder irgendwelche Sprüche, oder irgendwie dann, die waren, es gefällt mir da. Da war ich geschockt. Wenn denen das schon gefällt, was ich sage, dann höre ich jetzt lieber auf zu reden. Das ist einer der wesentlichen Gründe dann. Okay, jetzt kann ich verstehen. Das kommt einem doch schon ziemlich dann spanisch vor. Sollte man doch lieber ruhig bleiben. Ja, ist verrückt, ne? Dass die das dann auch noch sich als sich da outen. Ich würde doch nie da auf ihre Facebook-Seite gehen und sagen, das gefällt mir, was du sagst. Ich glaube, so weit würde ich wohl nie gehen. So viel täuschen könnte ich auch nicht. Na gut. So, alles sonst okay in Hamburg? Geredet haben sie viel. Geredet, nicht nur in Hamburg. Es hat überall geregnet. Oder? Ja, Deutsche, der Gott hört Deutsche immer, sich Regen bringt Segen. Aber der hört sich nicht. Der hört immer nur, Regen bringt Segen. Und er erfüllt einfach nur den deutschen Wunsch an sich. Regen bringt Segen. Okay. Immer drauf auf die. Die brauchen es. Gibt doch in Deutschland, das ist der Hauptspruch in Deutschland. Sich, Regen bringt Segen. Also arbeiten macht frei. Ja, es ist Deutschland per se, das ist der deutsche Gen. Dann geht's. Also, obwohl die Schweinehunde in Deutschland immer mehr werden jetzt. Na gut. Christ, hast du was auf der Liste? Wenn das so weitergeht, lass es lieber stecken. Geht so weiter? Ja. Ja, dann lass lieber sein. Dann doch lieber nicht. Gut, noch Fragen zum... Aber das ist dann schon, also da bezweifle ich dann auch, dass ich das auch bin. Wenn ich so zwei Erleuchtete sich treffen sehe. Dann kommen mir sogar wieder Zweifel. Denke ich. Bin ich das denn jetzt auch? Also es gibt doch schon Toleranzgrenzen. Meine, das sind so Testläufe. Also bei den Vergewaltigern, Mördern und bei allen Kriminellen, bei allen habe ich, geht es mir ganz einfach von, puh, kein Problem. Aber wenn ich dann so zwei Erleuchtete, da habe ich mein Problem. Da muss ich, glaube ich, noch dran arbeiten. Ja. Da könnte... Da hast du ein Trauma. Da müsste mir noch ein Licht aufgehen. Da muss ich bei Christa auf die Couch. Ja? Warum, die Erleuchteten sind da auch nur Menschen? Nimm's nicht so schwer. Die können doch auch nicht anders. Das ist so Pillen zur Beruhigung. Ach ja, stimmt ja auch wieder. Wo im Körper spürst du das? Sie bietet eigentlich auch Session hier während der Zeit an. Nein. Da will sie jetzt nichts vom wissen. Nee, Christa, willst du kein Geld verdienen? Ich nehme auch nur die Hälfte. Das wäre es noch. Das ist dann wirklich, du darfst in meinem Umfeld therapeutisch wirken, aber Abgabe. Da hat Prakash auch keine Juwelen mehr mitgebracht. Weil er wollte nichts mehr abgeben. Na Prakash, das wär's noch. Das passiert noch bestimmt. So. Ja, normal ist doch bei solchen Sanghas, da gibt es immer so Körperarbeiter, irgendwelche Dings, die nebenbei noch ihre... Oder naja, ich weiß. War das bei Osho auch so? Hat der Scheißshop gegenüber auch noch abdrücken müssen? Was denkst du? Keine Ahnung, ich hab... Da war ich, also ich befürchte ja. Da werde ich, glaube ich, richtig liegen. Also, die Rikscha-Driver und die Dings und so, alle hatten wahrscheinlich, damit ihre Nummer da stehen konnte, neben dem Telefonapparat, mussten sie doch auch noch ein bisschen... Ob der Flyer... Das machen ja schon Ökoläden. Damit du einen Flyer hinhängen kannst, nehmen sie schon 20 Euro oder so. Ökoläden, Bioladen. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, die wären... Ist doch verrückt, ne? Wenn das ist schon so weit gekommen, du musst. Früher, da waren sie froh, dass da was hing. Damit Leute kamen und sich den Flyer angucken, dann noch nebenbei was kauften. Heute musste, wie bei Google, für jeden Werbeblock auch im Bioladen. Hat irgendeiner hier ein Label irgendwo drauf? Da bezahlt man dann selber für. Man ist schon so doof. Ja? Tja, noch Fragen zum, wie ist das Leben gemeint? Es ist sehr gemein. Also wie gesagt, auch das Verstehen, dass man alles, das bringt auch wieder nichts. Das war nur der Hinweis. Es bringt keinen Vorteil, egal wie tief du in die Materie eindringst, wie viel du verstehst, wie tief du Weisheiten schlürfst und auch die Einheit in jedem Stein erfährst oder jeder Baum umarmt dich, bevor du ihn überhaupt siehst. Der war nicht schlecht. Den muss ich dann nochmal durchhören, klingen lassen. Also, das ist das super. Es ist alles, Gott sei Dank, bringt es nichts. Es gibt dann immer irgendein, da hört es dann auf. Die Toleranzgrenze wird dann doch irgendwann überschritten. Oder die Akzeptanz bricht in sich zusammen. Boah, herrlich, ja? Diese Hilflosigkeit. Man müsste eigentlich heulen, aber es bringt einen zum Lachen. Ja? Nee, das ist eigentlich der. Eigentlich, das ist die, wenn ich überhaupt, die frohe Botschaft. Überhaupt. Brauchst du nicht. Bringt ja eh nichts. Nichts Neues. Die Übung macht Spaß, aber es bringt nichts. Ne? Und ob das Herz jetzt in der Hose sitzt. Man sollte das Herz dahin bringen, wo der Geist ist. Oder umgekehrt. Wer rutscht in wen? Das war immer eine Frage. Was wäre besser, Herz im Geist oder Geist im Herzen? Oder überhaupt beides nicht? Oder doch? Doppelherz? Sonne im Herzen. Jetzt kommt... Christa ist so ein Repetiergewehr. Die weiß aber nicht, welche Kugel als nächstes kommt. Die geht meist nach hinten los. Rohrverkrecker. Ist auch schön, ne? Hauptsache das Rohr verreckt. Nee. Und den Mut, du wirst auch nie genug Mut haben, dich dem zu stellen. Das kann man nicht haben. Da kannst du noch so mutig sein und so viel, was auch immer, Kraft und Energie angereichert und alle Kundalini fließt bis zum Umfallen. Der Fluss deines Körpers ist in energetischen Formen noch nie dagewesene Einheit. Und nie war er so flüssig wie heute, besonders überflüssig. Alles das ist Buddhas direkte, was wo immer wo, dieses kleine Verstehen, was nebenbei bei ihm des totalen Versagers. Alles das, seine ganzen Übungen, seine ganzen energetischen, meditativen Tiefengänge oder irgendetwas, Erfahrungswelten, haben nichts bewirkt. Von vorne bis hinten nichts passiert. Totales Versagen. Tja, hallo liebe Versager. Und ihr werdet nicht besser sein als Buddha, weil wenn es Buddha nicht geschafft hat, sich zu kennen und seine Buddha-Natur zu realisieren, dann wird es keiner von euch. Ha! Das ist die gute. Auch Buddha hat es nicht geschafft. Auch Buddha kannte keinen Buddha. Und den Buddha, den man kennt, kann es nicht sein, was Buddha ist. Also Buddha bei den Fischen. Tja. Aber jeder denkt in sich, hat seine kleine göttliche Arroganz und seine Hochdingler und denkt, ich schaff's Buddha. Naja, kein Buddha, aber... Der war schon Buddha. Ich bin der neueste Stand der spirituellen Arroganz hier. Wenn es keiner geschafft hat. Also im ganz Geheimen denkt doch jeder hier, dieses kleine göttliche Wesen, das man denkt zu sein, oder dieser innere Gott, dieser Schweinehund, der denkt, keiner war jemals besser oder schlecht wie ich. Dieses kleine arrogante Arschloch, was morgens wach wird, was in seiner Göttlichkeit denkt, alle anderen bestimmt, aber ich. Keiner geschafft hat, aber ich. Oder er sagt, aber da will ich auch wieder, der hat es geschafft, weil das bringt ihm ja auch wieder. Ich weiß ja, wie es sein soll, weil ich weiß einen, ich kenne einen, der es geschafft hat. Und wenn der es geschafft hat, dann bestätige ich ihn. Und dann schaffe ich das auch. Immer wieder. Zwei Götter treffen sich. Das wollte ich, diese zwei Erleuchteten. Da umarmt sich ein Gott den anderen. Ja, haben wir es geschafft, oder? Ich dachte, womit habe ich das verdient? Kann man echt dann nicht mehr ertragen. Aber Karl, welche Instanz ist es denn, die dieser Ausweglosigkeit dort immer wieder zuhören möchte? Oder will da überhaupt jemand zuhören? Nee, das ist eigentlich das Einzige, was du annehmen kannst. Das ist da nimmst du was an, weil dir gar nichts geboten wird. Du musst nichts kaufen, da wird dir nichts aus dir gemacht, das ist annehmbar. Alles andere ist wieder hinterfragbar, da wehrt sich was. Wenn ich hier sitze und sage, du musst das und das und das tun, du musst durch die Dings und die, das ist das Mittel, das ist die Technik und verstehe das und so, da würde irgendwas sofort, Arschloch, lass mich in Ruhe. Du würdest aber nur, weil du gierig bist und das haben willst, würdest es vielleicht tun. Aber nur, nicht weil du es gerne hast, sondern weil du gierig bist. Aber das, was das Angenehme ist und was da ist, weil du nichts, du kriegst nichts. Und das ist das Einzige, was du annehmen kannst. Dass dir nichts zu kriegen gibt. Nichts zu haben brauchst oder kriegen kannst von irgendwem. Das ist annehmbar. Okay. Da ist eine Ruhe drin, die in sich an sich Selbstzufriedenheit bedeutet. Die gar keinen Frieden braucht. Da kannst du nie genug von kriegen, von dem, dass du nichts kriegen musst. Und da kannst du nie genug von hören, dass du nicht hören musst. Dieses Paradox, das ist das Einzige, was vorher ist, ist Gier. Freie Gier nach Vorteilen. Aber dass du etwas bist, was gar keinen Vorteil braucht, von dem kriegst du nie genug. Das genügt nie. Und dass es nie genügt, das genügt dir. Das ist das Paradox. Dass es nie genug ist, das genügt dir. Komischerweise, absolut. Das ist da auch eine Gier? Nein, da gibt es kein Gier. Da gibt es keinen Gierigen. Die Gier hört auf, wenn du bist, was du nicht kriegen kannst. Und davon kriegst du nie genug. Dass du dich selbst nicht kriegen kannst. Das ist Selbstzufriedenheit. Das ist Zufriedenheit, der Frieden, der du bist, den du nicht kriegen kannst. Das ist Selbstzufriedenheit. Und nicht einer, der da sitzt, du musst das und das noch und das und das und musst noch dein Trauma von deiner Geburt und deinen energetischen Haushalt noch regeln oder irgendwas. Oh. Muss das Haus noch halten, was dir gar nicht gehört. Das ist ein Householder. Ein Haushälter, das ist auch ein schönes Wort. Halte Haus. Haus halten. Oder Energie halten. Nein, von dem, da kannst du unendlich zuhören. Da ist eine Zeitlosigkeit von, das ist wie, ja, was, keine Ahnung. Aber immer mehr. Davon will ich mehr, von dem, was ich nicht brauche. Dann ist das Nächste halt das Nächste, was du auch nicht brauchst. Dann das Nächste ist auch wieder das Nächste. Und es bringt dir nichts, es nimmt dir nichts. Beim Gehen geht nichts, beim Kommen kommt nichts. Du kommst nicht beim Kommen, du gehst nicht beim Gehen. Ist doch nicht, es ist weder schlecht noch gut. Aber dieser Frieden, davon kriegst du nicht genug. Und auch der Hinweis darauf, das ist dann wie so ein... Aber dann, sobald du rausgehst, kommt natürlich der Gierlappen. Der wartet einfach nur auf. Der denkt sich, ja, lass ihn mal. So eine kleine Auszeit. Er hält sich, ach, ich kenne dich. Ein Schritt raus und ob ich links gehe oder rechts gehe, dann bin ich wieder da. Ich warte auf dich. Gehe ich jetzt erst zur Toilette oder erst einen Kaffee? Was wäre besser? Und schon ist er wieder da. Vollkommen. Und der gehört dazu, dieser Sorger. Der sorgt sich immer um diesen relativen Vorteil. Von da nach da. Und immer Gier nach Vorteil. Immer. Was wirst du machen? Also dieser eine Titel, der rauskam, Worry and Be Happy. Das meine ich. Das Sorgen hört nicht auf, aber... sei das Glück, das du bist, in der Anwesenheit von den Sorgen, weil die Sorgen sind da, wenn sie da sind, und weg, wenn sie weg sind. Aber das Glück, was du bist, also die was auch immer einander, denn es was immer Glückseligkeit, die deine Natur ist, die ist dadurch nicht gekommen oder kann nicht dadurch gehen, dass etwas kommt oder geht. Dieser Frieden, der ist nicht bedingt an einer Anwesenheit von sorgenfrei sein oder Abwesenheit von Sorgen. Es braucht keine Abwesenheit oder Anwesenheit von irgendetwas, um das zu sein. Diese Unbedingtheit von dem, was du bist. Diese Bedingungslosigkeit von dem, was deine Natur ist. Das ist dein natürlicher Zustand. Und wie gesagt, das kann in diesem Umfeld dann mal, da relaxt sich das, dann ist der kleine Sorger kurz, setzt sich daneben und hört auch mal zu. Und er weiß mal 100%, ein Schritt raus ist er voll in der Power. Das ist einfach nur, ja, aber dann. Guckt mal auf die Uhr, naja, noch 10 Minuten, dann komme ich wieder. Dann lass ne doch. Warum nicht? Macht's dich weniger, wenn er da rummacht, oder mehr, wenn er was Besonderes macht, oder... Es kann nicht vermieden werden. Diese Hoffnungslosigkeit, also dass du überhaupt eine Idee hast, dass du dem mal los wirst. Keine Chance. Sobald du wach bist oder sich auf das, ist diese Liebe da, und die Liebe ist eine Vorteilsidee. Es gehört die Liebe dazu. Der Kleister, mit dem du an dieses Scheiß gekleistert bist. Wartest immer auf den zerbrochenen Krug. Liebe ist so ein Kleister-Scheiß da. Und der Christ ist Scheiß nicht los. Der einzige Uhu hält immer. Uhu. Guck, guck. Sobald du guckst, hast du ein Uhu. Oh, keiner sagt mir was. Ihr seid mehr. Keiner will wieder Macht ergreifen, indem er raustritt und sich um den Mittagessen kümmert. Ja, es ist doch der nächste Aufgabe. Sorgen um, was kommt jetzt in meinen Bauch? Was bekommt mir? Und was kommt rein? Oder mache ich heute mal, esse ich was, was mir eigentlich nicht bekommt? Überschreiben wir jetzt mal den Meister. Na, ja, guten Appetit, ne?